Erster darum wollen wir die Grundlehren über Christus verlassen und zur Reife gelangen, ohne noch einmal das Fundament aus Reue über tote Werke und Glauben an Gott zu legen. Zweiter, wir müssen nicht erneut über Taufen, das Auflegen der Hände, die Auferstehung der Toten und das ewige Gericht sprechen. Dritter, wenn Gott es zulässt, werden wir nun zu den tieferen Wahrheiten des Glaubens übergehen. Vierter, es ist nämlich unmöglich, Menschen zur Umkehr zu führen, die bereits das Licht der Wahrheit gesehen und die himmlische Gabe sowie den Heiligen Geist empfangen haben. Fünfter, diese Menschen haben auch das gute Wort Gottes und die Kräfte der kommenden Welt persönlich erfahren. Sechster, wenn sie danach trotzdem vom Glauben abfallen, können sie nicht erneut zur Reue finden, weil sie den Sohn Gottes für sich selbst noch einmal kreuzigen und ihn öffentlich verspotten. Siebter, ein Land, das den häufigen Regen aufnimmt und nützliche Pflanzen für die Bauern hervorbringt, empfängt den Segen von Gott. Achter, wenn das Land jedoch nur Dornen und Disteln trägt, ist es wertlos und wird verflucht, bis es am Ende verbrannt wird. Neunter, obwohl wir so ernst sprechen, sind wir bei euch sicher, dass ihr auf dem richtigen Weg zur Rettung seid. Zehnter, Gott ist nämlich nicht ungerecht, so dass er eure Arbeit und die Liebe vergessen würde, die ihr anderen Gläubigen in seinem Namen gezeigt habt und immer noch zeigt. Elfter, wir wünschen uns aber, dass jeder von euch bis zum Ende denselben Eifer zeigt, damit eure Hoffnung völlig sicher bleibt. Zwölfter, werdet nicht gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel derer, die durch ihren Glauben und ihre Geduld das erhalten haben, was Gott versprochen hat. 13. Als Gott dem Abraham sein Versprechen gab, schwor er bei sich selbst, weil es niemanden gibt, der höher ist als er. 14. Er sagte, ich werde dich ganz sicher segnen und dir sehr viele Nachkommen geben. 15. Weil Abraham geduldig wartete, erlebte er schließlich, wie sich das Versprechen Gottes erfüllte. 16. Menschen schwören normalerweise bei jemandem, der mächtiger ist als sie, damit der Eid jeden Streit beendet und die Wahrheit bestätigt. 17. Da Gott den Erben seines Versprechens ganz deutlich zeigen wollte, dass sein Wille unveränderlich ist, hat er ihn zusätzlich mit einem Eid bekräftigt. 18. Durch diese zwei unveränderlichen Dinge, bei denen Gott niemals lügen würde, haben wir eine starke Ermutigung gefunden, um die vor uns liegende Hoffnung festzuhalten. 19. Diese Hoffnung ist für unsere Seele wie ein sicherer und fester Anker, der bis in das Innere des himmlischen Heiligtums hinter den Vorhang reicht. 20. Dort ist Jesus als unser Vorläufer bereits hineingegangen, nachdem er für immer ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks geworden ist.